Auf seinen Runden im Rahmen der Kriegsanleihenbewerbung, die aus Vortragsterminen in den Staaten Neuenglands und manchmal auch in New York bestanden, hatte Phil die Gelegenheit, mit vielen gedienten Soldaten zu sprechen, und er hörte zahlreiche beschwerliche Heimkehrergeschichten. Ein ehemaliger Marine formulierte es kurz und bündig: Zuerst, nach 4 Jahren Trennung, waren wir wieder Fremde im Bett. Phil und Sally Ann blieb diese schwierige Phase erspart. Vielleicht, wahrscheinlich, weil sie seit Kindestagen zusammen aufgewachsen waren. Die körperliche Liebe zwischen ihnen war etwas völlig Natürliches. Einmal, im Augenblick ihres gemeinsamen Höhepunkts, stöhnte Sally Ann: »Oh, du mein großer Held!« Und beide konnten sich vor Lachen kaum noch halten. Jacob war ihm gegenüber zunächst scheu und zurückhaltend, klammerte sich an seine Mutter und blickte aus furchtsamen Augen auf den großen Mann, der auf einmal in ihr Leben getreten war. Wenn Phil den Jungen auf den Arm nehmen wollte, strampelte er, um runtergelassen zu werden, und manchmal weinte er dabei auch. Dann tapste er zu seiner Mutter, ergriff ihr Bein und starrte den Fremden an, den er Daddy nennen sollte. Eines Abends, als Jake zwischen den Füßen seiner Mutter hockte und mit seinen Bauklötzen spielte, setzte Phil sich ihm gegenüber auf den Boden und rollte ihm einen Tennisball zu. Er erwartete nichts und war umso erfreuter, dass Jake ihn zurückrollte, der Ball ging hin und her. Sally Ann legte ihr Buch zur Seite, um zuzusehen. Phil ließ den Ball sanft aufspringen, Jake streckte die Hände aus und fing ihn auf. Als Phil lachte, lachte Jake mit ihm. Danach war zwischen ihnen alles in Ordnung. Mehr als nur in Ordnung. Phil liebte alles an seinem Sohn: die blauen Augen, das feine braune Haar, den strammen Körperbau. Am meisten angetan hatte es ihm das Potenzial, das in dem Kleinen schlummerte. Er konnte den Mann, der Jake einmal werden mochte, noch nicht vor sich sehen, aber das wollte er auch nicht. »Lassen wir uns einfach überraschen«, dachte er. Eines Abends gegen Ende des Jahres 1944 lehnte Jake es ab, von Sal hochgehoben und ins Bett getragen zu werden. »Daddy soll«, sagte er. Es war vielleicht nicht der beste Abend, den Phil je erlebt hatte, aber ein besserer fiel ihm nicht ein. »Wird Curry so wachsen und gedeihen, wie ich mir das ausmale?«, hatte er an jenem Tag vor langer Zeit gefragt, einem Tag, der ihm wie einer im Traum vorkam, obwohl er sich immer noch an jede gestellte Frage und jede gegebene Antwort erinnern konnte. Der Antwortmann hatte ihm bestätigt, dass dies so eintreffen würde, und auch damit sollte er recht behalten haben. Es mochte zum Teil an seiner Berühmtheit als mit der Medal of Honor geehrter Marine liegen, aber hauptsächlich hatte Phil Parker in den Jahren nach dem Krieg deshalb mehr Klienten, als er verkraften konnte, weil er einen fairen Preis für seine Dienstleistungen verlangte und weil er gute Arbeit leistete. Ein schlauer Bursch, wie die Einheimischen sagten. Der Partner, den er 1939 aufgenommen hatte, war bei einem Bombenangriff über Hamburg umgekommen, also engagierte Phil einen neuen Kollegen, dann einen zweiten und dann, auf Sallys Anregung hin, eine junge Frau. Letzteres sorgte unter Currys alten Yankees für missmutiges Gerede, doch um 1950 gab es neue Gemeindemitglieder mit neuen Ideen und neuem Geld. Im Nachbarort Patton wurde ein Einkaufszentrum errichtet, Phil und seine Mitarbeiter kümmerten sich um die rechtlichen Angelegenheiten und erzielten ordentlich Profit. In Curry wurde die 5-Zimmer-Volksschule durch eine funkelnagelneue Grundschule mit 8 Klassenräumen ersetzt. Phil kaufte das alte Gebäude für ein Butterbrot und es wurde sein neues Kanzleibüro, Phil Parker und Partner. Die Allburtons kamen oft, um ihre Tochter und ihren Enkelsohn zu besuchen und natürlich den Kriegshelden. Phil gewann den starken Eindruck, dass Ted inzwischen zu der Überzeugung gelangt war, seinen Schwiegersohn seit jeher bei dessen vorausschauendem Beschluss unterstützt zu haben, nach Curry zu übersiedeln, einem Ort, mit dem es steil aufwärts ging. Wegen Teds glühender und uneingeschränkter Liebe zu Jake konnte Phil jegliche alte Feindseligkeit beiseite legen, die er einmal seinem Schwiegervater gegenüber empfunden haben mochte. Am 6. Geburtstag des Jungen schenkte Ted ihm einen kleinen Baseballhandschuh und spielte im Garten mit dem kleinen Unterhandwerfen, bis es fast zu dunkel war, noch etwas zu sehen, und Sally Ann die beiden zum Abendessen hereinrief. Phil versuchte stets vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein, um mit seinem Sohn werfen und fangen zu spielen, wie schwer die Arbeitslast auch wiegen mochte. Als Jake 8 Jahre alt war, standen sie 10 Meter voneinander entfernt, dann 12 und übten Überhandwurf. »Los, Dad, mach schon«, rief Jake, »mit voller Kraft!«